vergab mich oft in meinen Träumen, bin auch nicht ansprechbar. Vielleicht hast du dann Angst, was zu versäumen, denkst, ich mag dich nicht, doch das ist nicht wahr. Oh, ich liebe dich viel mehr, als du glaubst, dass ich du. Oh, ich liebe dich viel mehr, als ich kann. Und wenn ich einmal nicht da bin, sitz ich stundenlang im Hotel. Viel mehr, als ich kann.